Ach so, ich muss noch auslosen. Ganz vergessen. Online. Ja. Badadab. So. Die 11. Und die 11 ist Aushilfsjedi Nemi. Neu im Programm. Richtig gehört. Neu im Programm. Willkommen zu Folge 16. Leben eines internetaffinen Aushilfsjedis. Ja, Folge 16. Und die gute Nachricht. Ich darf bei Puerto Partida mitmachen. Ich darf auf die Insel. Bin ja auch reif für die Insel. Ja, was Puerto Partida ist, www.puertopartida.de. Lest's euch durch. Hört's euch an. Ist das Beste, als das hier lange zu erklären. Kurz gesagt kann ich allerdings sagen, es ist ein Rätsel-Podcast. Und ich habe das Qualifikationsrätsel gelöst. Das erste Mal mitgemacht, das erste Mal direkt erwürfelt worden und ich darf jetzt mitmachen. Ja, Rätsel. Irgendwie ist es so, entweder bei mir schnackelt es sofort, dann habe ich das Rätsel eigentlich ganz, ganz schnell gelöst. Oder meine Birne will da irgendwie nicht draufkommen und meistens klappt's dann auch nicht. Dementsprechend wird Puerto Partida durchaus spannend, denn wer die Rätsel nicht löst, der stirbt in der Folge. Schon öfter passiert dort. Dementsprechend insbesondere ist es natürlich spannend, wenn man tatsächlich von den Mitmenschen für schlau gehalten wird. So durchaus schlau. Und dann am Ende tatsächlich krachend scheitert. Also dementsprechend, es wird spannend, es wird schön. Ich bin gespannt. Natürlich macht es unheimlich Spaß wahrscheinlich, denn als alter Rollenspieler ist das ja durchaus so eine Sache für sich. Beim Rollenspiel saß ich allerdings dann lange Zeit auch eher in der Spielleiterrolle und weniger in der Mitspielerrolle. Dementsprechend auch mal wieder schön dort zu sitzen. Auch wenn es natürlich bedeutet, sich völlig zum Obst zu machen, wenn man an einem total simplen Rätsel scheitert, wie der Ochs vorm Berg steht und keine Lösung findet. Das ist so ein bisschen wie beim Jauch, wenn man da so vorm Fernseher sitzt, weiß man alles. Wenn man an dem Spiel teilnimmt, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich mich jetzt die nächsten Tage so ein bisschen mit Rätseln beschäftige. Ansonsten werde ich halt nicht Bürger von Puerto Partida, sondern ein weiterer Vulkanunfall. Man hat's nicht leicht. Ja gut, das soll's für heute gewesen sein. Wenn euch die Folge natürlich gefallen hat, dann teilt das Ding hier wieder unter allen, die das interessieren könnte. Hört natürlich rein bei Puerto Partida. Das dürfte dann so in 2 Wochen an den Start gehen, die Folge. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.